Rauschen von Henrik Jackson. Den ganzen August über widmet sich Deutschlandradio Kultur der Lyrik in unseren Sendungen Studio 9, Lesart und natürlich hier in Fazit. Alle Gedichte finden Sie auf der Internetplattform lyriklein.org und das ganze Programm des Lyriksommers auf deutschlandradiokultur.de. Schon seit einigen Jahren ist das iranische Kino international sehr präsent. Regisseure wie Abbas Kiarostami, Jafar Panahi oder Asghar Farhadi bereichern auf ganz unterschiedliche Art und Weise die Leinwände mit Geschichten aus ihrer Heimat. Gerade läuft mit großem Erfolg Panahis Film Taxi Teheran in den deutschen Kinos. Der hat ja den Goldenen Bären der diesjährigen Berlinale gewonnen. Und jetzt, wo politisch eine Annäherung zwischen dem Iran und dem Westen wieder möglich scheint, da ist das Interesse an Filmen aus dem Iran noch einmal gestiegen. Beim Filmfestival in Locarno läuft momentan ein iranischer Film im Wettbewerb, Paradise, von dem iranischen Regisseur Sina Atayian Dena. Meine Kollegin Anke Lewicke ist für uns in Locarno, hat den Film gesehen und den Regisseur getroffen. Guten Abend in die Schweiz. Hallo. Taxi Teheran ist ja ein Film, den es eigentlich gar nicht geben dürfte, weil Jafar Panahi Berufsverbot hat. Und auch Paradise ist kein offizieller Film. Unter welchen Umständen ist der entstanden? Ja, es ist ja so, wenn man im Iran einen Film dreht, braucht es eine Drehgenehmigung. Und diese Drehgenehmigung bekommt man nur, wenn das Drehbuch eben von der Zensurbehörde abgenommen worden ist. Und es gehört eigentlich zu einer Ausbildung im Iran, dass man weiß, wie man mit dieser Zensurbehörde umgeht. Das ist zwar kein offizielles Fach in der Filmhochschule, aber die Praxis bringt es mit sich. Und dieser junge Regisseur Sina Atayian Dena weiß sicher genau, warum er seinen Film nicht zu der Zensurbehörde gegeben hat, weil er eben inoffizielle Bilder uns zeigen möchte. Und ich bewundere ja immer wieder den Mut der iranischen Regisseure. Also Jafar Panahi dreht, obwohl er Berufsverbot hat. Dann kommt ja diese Woche auch von Mohammed Rasulov ein Film ins Kino, Manuscripts Don't Burn. Der saß ja gleichzeitig mit Jafar Panahi im Gefängnis und hat jetzt trotzdem wieder einen sehr regimekritischen Film gedreht. Und jetzt dieser sehr junge Regisseur, der hat über 3 Jahre an diesem Film gesessen. Und es geht eigentlich um eine Lehrerin, die in Teheran bei ihrer Schwester wohnt, die versetzt wird in eine Vorstadt und man folgt ihr auf den Wegen und man bekommt mit, dass sie immer mehr in eine Depression, in eine Agonie verfällt. Und man spürt aber auch, dass ihr Zustand einfach den Zustand der iranischen Gesellschaft widerspiegelt, nämlich einer Gesellschaft, die in einer Bewegungslosigkeit erstarrt ist. Und so will sich natürlich Iran nicht im Kino wiedergesehen wissen. Wie ist denn jetzt Sina Atayian Dena damit umgegangen, dass er offiziell nicht drehen durfte? Schränkt ihn das ein oder geht er kreativ mit dieser Beschränkung um? Also ich finde den Film wirklich sehr interessant, weil er was sehr Dokumentarisches hat. Also wann war man schon mal im Iran und so in einer islamischen Schule und hat den Alltag gesehen? Da sieht man die jungen Mädchen eben morgens, wie sie in Reih und Glied jeden Morgen predigen müssen, ganz lange. Und dann fliegt auf einmal ein Ball dahin und dann kicken sie auf einmal. Und das ist so schön. Dann ist diese Ordnung durcheinander und die Rektorin einfach pfeift und sie kriegt das aber nicht mehr in den Griff. Also das sind so dokumentarische Schnappschüsse, die es immer wieder in dem Film gibt. Und gleichzeitig, wenn es dann um diese Lehrerin geht, dann kriegt man mit, wenn sie so durch die Straßen geht, dass sie so einsam ist, so losgelöst von ihrer Umgebung. Das sind auch ganz authentische Momente und der Regisseur hat seinen Film eigentlich sehr schön auf den Punkt gebracht. I would like to call it document. It's like a document more than a documentary. Statt von einem Dokumentarfilm zu sprechen, würde ich lieber den Ausdruck Dokument verwenden. Ich möchte mit meinem Film den gegenwärtigen Zustand meiner Heimat dokumentieren. Es ist ein Zustand der Depression, der Agonie. Der Alltag ist von Repressionen bestimmt. Ich wollte die Mechanismen dieser Repressionen festhalten, aber auch zeigen, wie sie Aggressionen erzeugen. Wir lernen eine Frau kennen. Man weiß, dass sie ein Opfer des Systems ist, aber sie ist eben nicht nur ein Opfer, sondern sie gibt die Gewalt auch weiter, die sie erfahren hat. Diesen Kreislauf dokumentiert mein Film. System, Power and Violence. Ja, und das ist wirklich eine Heldin, die es eigentlich ganz einfach macht, die einen mit ihrem Verhalten immer wieder irritiert, aber der man trotzdem sehr, sehr nahe kommt. Warum ist das so? Also wenn Sie jetzt auch vielleicht Ihr Schicksal mit dem Schicksal anderer Frauenfiguren in iranischen Filmen vergleichen, warum denken Sie, dass man ihr nahe kommt? Ja, es ist ganz interessant. Also das iranische Kino erzählt ja gerne Frauengeschichten, Frauenschicksale, weil man anhand deren Porträts immer viel von der Unterdrückung, von der Depression, von der Repression erzählen kann. Und das sind dann so Sozialdramen. Und natürlich sind die Frauen dann, werden auch immer als Opfer gezeigt. Aber hier dieser Film geht einfach einen Schritt weiter und zeigt, was das Opferdasein eigentlich noch für Konsequenzen hat. We as audience, we put ourselves in shoes of main protagonist. This is a like identification after. Auf die eine oder andere Weise identifiziert man sich nach einiger Zeit mit den Personen auf der Leinwand. Ohne jetzt große psychologische Fragen aufzuwerfen, wollte ich einfach zeigen, wie man, ohne es zu wollen, ein Rädchen im System wird. Wie man unbewusst gewisse Verhaltensweisen übernimmt. Ich wollte zeigen, dass das jedem von uns passieren kann, unabhängig der kulturellen und gesellschaftlichen Prägungen. Ich als Regisseur verstehe mich in diesen Momenten eher als Beobachter. Ich möchte nicht urteilen, mich nicht als moralische Instanz aufspielen. Ich beobachte nur das menschliche Verhalten. I try to be just an observer and just to observe her. Ja, und die Freiheiten, die dieser Lehrerin nicht gegönnt sind, gönnt sie eben ihren Schülerinnen eben auch nicht. Kommt eine mit Nagellack, wird sie eben bestraft. Und weil die Lehrerin draußen sich immer auch unterordnen muss, müssen sich die Schülerinnen eben auch unterordnen. Aber man bekommt auch gleichzeitig mit, dass das alles so ein unbewusster Akt ist, dass sie wirklich die Gefangene eines Systems ist. Und das veranschaulicht dieser Film wirklich sehr plastisch immer wieder. Der Film ist ja eine iranisch-deutsche Koproduktion. Er ist in Deutschland fertiggestellt worden. Wie hat das dem Regisseur geholfen? Ja, das war für den Regisseur sehr wichtig, weil er qualitativ einen sehr guten Film hinlegen wollte, weil es ein Film für die Zukunft sein wollte. Eben, was er gesagt hat, ein Dokument. Es ist ein Dokument dieser bestimmten Zeit aus dem Iran. Und sonst gibt es im Iran von der Vergangenheit eben nur Propagandabilder. Und wenn die iranische Gesellschaft mal in 10, 20 Jahren wissen möchte, wie es damals aussah, kann sie eben diesen Film sehen. Und deshalb muss er eben in bester Qualität erhalten sein. Anke Lewicke über Paradise des iranischen Regisseurs Sina Atayan Dena beim Filmfestival in Locarno. Bis der Film bei uns in die Kinos kommt, dauert es bestimmt noch ein bisschen. In der Zwischenzeit bleibt uns Taxi Teheran von Jafar Panahi. Und am kommenden Donnerstag kommt außerdem Manuscripts Don't Burn von Mohammed Rasulov in die Kinos. Ein Film, der 2013 beim Festival in Toronto lief.